Als sie dann unsere Gewalt sahen, sagten sie: Wir glauben an Allah allein und verleugnen das, was wir ihm beizugesellen pflegten.